Big Brother and the Holding Company mit Janis Joplin, Ball and Chain. Damit ist die erste Stunde in Erinnerung an Janis Joplin schon fast vorbei. Vor den Nachrichten noch ein kurzer Ausschnitt aus einem Reunion-Konzert von Janis Joplin und Big Brother and the Holding Company. Hier sind sie mit der Moondog-Adaption All is Loneliness.